Sie haben uns gerade Ihre eigene Geschäftsidee vorgestellt. Woran erkennt man eigentlich eine gute Geschäftsidee? Also, gut ist, wenn die Dienstleistung oder das Produkt, das man anbieten will, ein Problem löst. Wenn es bereits andere Anbieter dafür gibt, dann sollte das neue Produkt oder die neue Dienstleistung das Problem besser lösen, als die anderen es tun. Außerdem sollte man überprüfen, ob der entsprechende Markt groß genug ist, damit man gut von dem Business leben kann. Sie haben gerade die Arbeit als Selbstständiger und die Arbeit als Angestellter verglichen. Haben Sie einen Tipp für Personen, die sich gern selbstständig machen würden, aber nicht trauen? Naja, das Zögern ist schon verständlich. Seinen sicheren Arbeitsplatz aufzugeben und sich selbstständig zu machen, ist natürlich mit einem Risiko verbunden. Und das möchten viele nicht eingehen. Die Lösung könnte da erstmal eine nebenberufliche Selbstständigkeit sein und daneben seinen bisherigen Job zu behalten. So kann man ohne Risiko ausprobieren, ob der Plan funktioniert. Wenn es gut läuft, kann man immer noch kündigen.